mitten steht ein Ritter und singt zu seiner Zither und singt zu seiner Zither ein Lied von süßer Qual. Lüfte spannt die blauen Spiegel sanft für meine Botschaft aus. Rufet sie mit leisem Wiegen an dies Fensterlein heraus, an dies Fensterlein heraus. Sag ihr, dass im Blätterdache seufzt ein wohlbekannter Laut. Sag ihr, dass noch eine Wache um die Nacht sei kühl und traut. Sag ihr, wie des Mondes Welle sich an ihrem Fenster bricht. Sagt ihr, wie der Wald die Quelle heimlich und von Liebe spricht, heimlich und von Liebe spricht. Deines Bildes süßen Schein, das ich schalt in meine Träume und mein Wachen wiebe da. Doch drang die zarte Weise wohl nicht zu Liebchens Ohr. Der Sänger schwang sich leise zum Fensterlein empor. Und oben zog der Ritter ein Kränzchen aus der Brust. Das band er fest am Gitter und seufzte blüht in Lust. Und fragt sie, wer euch brachte, dann Blumen tut ihr kund. Ein Stimmchen unterlachte dein Ritter, liebe Mund. Ein Stimmchen unterlachte dein Ritter, liebe Liebe, liebe.